Wann wird die Auferstehung der Toten geschehen? Die Auferstehung der Toten wird am Ende der Welt geschehen und darauf wird das allgemeine Gericht folgen. Sagt der nächste Sechster von der Mutter Gottes, natürlich die Ausnahme ist Christus, die Mutter Gottes, die schon dem Fleische nach wieder auferweckt worden sind. Na gut, das ist ja jeder Katholik. Das ist die Auferstehung der Toten am Ende der Welt und darauf folgt das allgemeine Gericht. Und zum allgemeinen Gericht erscheinen alle dann schon mit dem Auferstehungsleib, denn alles bereinigt wird. Alle konnten. Das ist gerade gebogen vom lieben Gott.